Am 10. Verhandlungstag untersucht der Ausschuss das Verhalten von Professor Oppenheimer im Falle Eltonton Chevalier. Eine Woche lang beantwortet Robert Oppenheimer die Fragen der Anklage, des Ausschusses und seiner Anwälte. Ermüdende Einzelheiten, Fasern einer widerwillig gegebenen Selbstbiografie, Stenogramme seiner Widersprüche, seiner Leistungen, seines Versagens. Ein Beispiel aus dem 10. Verhandlungstag. Der Fall Eltonton Chevalier. Was ist absolute Loyalität? Gibt es eine hundertprozentige Sicherheit? Was wäre Ihr Preis? Ich entnehme meinen Unterlagen, dass Sie heute Ihren 50. Geburtstag haben, Doktor. Und ich darf einen Augenblick die Förmlichkeit unseres Verfahrens verlassen, um Sie zu beglückwünschen. Danke, es gibt keine Veranlassung. Darf ich fragen, Doktor, ob Sie die Post schon durchgesehen haben, die Sie zu Ihrem Geburtstag erreichte? Einen Teil. Hat Ihnen Hawken Chevalier geschrieben? Ja, eine Karte. Was schreibt er Ihnen? Die üblichen Wünsche. Alter Freundschaft, dein Hakon. Haben Sie keine Fotokopie? Betrachten Sie Hakon Chevalier noch immer als Ihren Freund, Doktor? Das tue ich. In Ihrem Antwortbrief an die Atomenergiekommission schildern Sie auf der Seite 22 eine Unterhaltung, die Sie im Winter 1942-43 mit Chevalier gehabt haben. Wo war das? In meinem Hause in Berkeley. Entschuldigung. Wer war das, dieser Chevalier? Ein Fakultätskollege, Mr. Evans. Physiker? Französische Literatur, Mr. Evans. War er ein Kommunist? Er hatte stark linke Ansichten. Rot oder rosa? Rosa-rot. Ich möchte Sie bitten, Doktor, uns die Umstände und möglichst den Wortlaut des Gesprächs zu berichten. Ich kann Ihnen nur den Inhalt, nicht den Wortlaut geben. Es sind schließlich 11 Jahre seitdem verstrichen. Also gut. Eines Tages abends kam Chevalier zu uns mit seiner Frau. Ich glaube, er kam zum Essen oder auf einen Drink. Verzeihung, kam die Verabredung durch ihn zustande? Ich weiß nicht. Wir sahen uns oft. Es ging so, dass einer anrief und sagte, kommt doch auf einen Sprung rüber. Ich halte es für wichtig, Dr. Oppenheimer, wenn Sie uns diese Geschichte möglichst ausführlich geben. Ja. Sie kamen herüber, wir nahmen einen Cognac und sprachen über die Tagesereignisse. Kann sein, über Stalingrad. Es war diese Zeit. Brachte Chevalier das Gespräch auf Stalingrad? Das weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass wir an einem anderen Tag davon gesprochen haben. Ich glaube, es war an diesem Abend. So. Sicher ist, als ich nach kurzer Zeit in die Küche ging, um Drinks zu machen, da kam mir Chevalier nach und erzählte mir, dass er kürzlich Eltonton getroffen habe und ob ich mich seiner erinnere. Und wer ist denn das wieder, Eltonton? Ich bin ein alter Mann, alle diese Namen. Ein Chemotechniker, Mr. Evans, ein Engländer, der einige Jahre in Russland gearbeitet hatte. Ein Kommunist? Ich glaube, er stand Ihnen ziemlich nah. Ich weiß nicht, ob er Parteimitglied war. Ich kannte ihn nicht gut. Was wollte Chevalier von Ihnen? Ich weiß nicht, was er wollte. Er sagte, dass sich Eltonton darüber aufgeregt habe, dass wir die Russen, die um ihr Leben kämpfen, im Stich lassen, weil wir keine zweite Front machen und ihnen auch nicht die technischen Informationen geben, die sie brauchten. Und das wäre eine Schweinerei. War das auch Chevaliers Meinung? Er sprach von Eltonton. Eltonton habe ihm dann gesagt, dass er Wege wisse, dass er Mittel habe, um technische Informationen an sowjetische Wissenschaftler zu geben. Was für Wege, was für Mittel, Doktor? Chevalier nannte sie nicht. Wir sprachen nicht darüber. Ich meine, ich sagte, aber das ist Verrat. Ich bin nicht sicher. Ich sagte jedenfalls etwas der Art, dass das schrecklich und indiskutabel wäre. Und Chevalier sagte, dass er völlig mit mir übereinstimme. Das alles, was gesagt wurde? Ja, wir sprachen dann über Drinks und über Malraux, glaube ich. Würden Sie den Namen buchstabieren, Doktor? M-A-L-R-A-U-X. Malraux. Wer ist das? Ein französischer Schriftsteller. Chevalier übersetzte seine Bücher. Ist dieser Malraux ein Kommunist? Früher. Er ist heute der Gehirnmann von de Gaulle. Ich Ich habe seinen Namen nie gehört. Wusste Chevalier damals, dass in Berkeley an der Entwicklung der Atombombe gearbeitet wurde? Nein, nein. Er hörte von der Atombombe zum ersten Mal, als sie auf Hiroshima abgeworfen war. Hatten Sie den Eindruck, Doktor, dass Chevalier eine Verbindung, einen Kontakt zu Eltonton machen wollte? Nein. Später dachte ich, dass Eltonton das beabsichtigt haben könne. Gebrauchten Sie das Wort Verrat, Doktor? Es ist eine so oft strapazierte Gedankenbahn. Ich kann Ihnen die Geschichte des Wortes Verrat erzählen. Wenn Sie erst meine Frage beantworten wollen. Ich weiß es nicht. Hielten Sie es für Verrat? Was? Geheime Informationen unerlaubt nach außen zu bringen. Natürlich. Haben Sie den Vorfall damals Ihrer Sicherheitsbehörde berichtet, Sir? Nein. Warum nicht? Ich nahm das Gespräch nicht so ernst. Eine Partyunterhaltung. Wir waren damals in Sicherheitsdingen noch Kinder. Aber ein halbes Jahr später, Doktor, da nahmen Sie das gleiche Gespräch so ernst, dass Sie deshalb von Los Alamos nach Berkeley fuhren, um die Sicherheitsbehörden darauf aufmerksam zu machen? Ja. Wieso eigentlich? Lansdale war in Los Alamos gewesen und hatte mir gesagt, dass ihn die Sicherheitssituation in Berkeley sehr beunruhige. Stimmen wir überein, Doktor, dass diese Bemerkung eine Spionagebefürchtung einschloss? Richtig. Nannte er Namen? Lomanitz tauchte in der Unterhaltung auf. Er hatte bei Leuten Sachen herumgequatscht, die sie nichts angingen. Bei was für Leuten? Leute von der CIO-Gewerkschaft, hieß es. Und deshalb kam ich auf den Gedanken, dass Eltonton im Spiel sein könnte. Eltonton war in der Gewerkschaft der Wissenschaftler und Ingenieure ziemlich aktiv. Sagten Sie, Lansdale, dass Sie Eltonton für eine mögliche Gefahr hielten? Den ersten Hinweis gab ich Johnson, dem örtlichen Sicherheitsoffizier. Erzählten Sie Johnson die Geschichte, wie sie sich zugetragen hatte? Nein, ich sagte nicht mehr viel, als dass man Eltonton misstrauen müsse. Er fragte, warum. Da erfand ich eine spannende Räuberpistole. Sie belogen ihn? Ja, ich dachte, die Sache wäre damit erledigt. Und Johnson? Er informierte Pesch, seinen Vorgesetzten. Ich hatte am nächsten Tag ein Gespräch mit Johnson und Pesch. Sagten Sie Pesch die Wahrheit? Ich erzählte ihm dieselbe Geschichte, nur ausführlicher. Was sagten Sie zu Pesch, dass der Wahrheit nicht entsprach? Dass Eltonton versucht habe, an drei Mitarbeiter des Projektes heranzukommen. Durch Mittelsmänner. Mittelsmänner? Ja, oder durch einen Mittelsmann. Identifizierten Sie Pesch gegenüber den Mittelsmann, Chevalier also? Ich identifizierte nur Eltonton und ich begründete, warum ich nur bei Eltonton eine Gefahr sehe. Also wir wollen dann für diese Zeit von Chevalier als von X sprechen. Einverstanden. Sie sagten also zu Pesch, dass sich X an drei Mitarbeiter des Projektes herangemacht hätte. Ja. Und warum haben Sie das gesagt? Weil ich ein Idiot war. Ist das Ihre einzige Erklärung, Doktor? Gut, es widerstrebte mir, Chevalier hineinzuziehen, weil er unschuldig war. Und ich wollte mich wahrscheinlich auch selber raushalten. Ja, aber warum belasteten Sie ihn dann? Mussten Sie sich nicht denken, dass Pesch und Lansdale Himmel und Hölle in Bewegung setzen würden, um X und um die drei Mitarbeiter des Projektes zu identifizieren? Ja, ich hätte das wissen müssen. Und setzten Sie nicht Himmel und Hölle in Bewegung? Ich denke. Ich sagte Lansdale schließlich, dass ich die Namen nennen würde, wenn mir General Groves den militärischen Befehl dazu gebe. Als Groves das tat, erzählte ich ihm, was sich wirklich zugetragen hatte und nannte Chevalier und mich selber. Ja, das ist alles. Ich würde jetzt gerne Colonel Pesch als Zeugen hören. Colonel Pesch, bitte. Ich habe zwei, drei Fragen an Dr. Oppenheimer. Bitte, Mr. Garrison. Dr. Oppenheimer, als Sie Eltonton als eine mögliche Gefahr nannten, war das für die Sicherheitsbehörden eine Neuigkeit? Ja. Er wurde illoyaler Handlungen nicht verdächtigt. Und er wurde nicht überwacht. Nein. Warum wollten Sie Chevalier schonen? Er hatte nichts getan. Als Freund hatte er mir etwas von einer Partyunterhaltung erzählt. Das war alles. Was passierte mit Chevalier, als Sie ihn schließlich identifizierten? Er flog aus der Universität, ohne eine Erklärung dafür zu finden und

Das alles war viele Wochen vor Ihrem Gespräch mit Dr. Oppenheimer, nicht wahr? Ja, 2 Monate vorher. Hat es Sie da nicht überrascht, als Ihnen Dr. Oppenheimer im August seinerseits einen Spionageverdacht anzeigte? Nicht sehr. Es ist eine ziemlich häufig anzutreffende Reaktion bei Leuten, die erfahren haben, dass eine Untersuchung gegen Sie im Gange ist. Erinnern Sie sich Ihres Interviews mit Dr. Oppenheimer? Ja, ich habe es mir gestern noch mal angehört. Wir haben es in Leutnant Jones, das Büro damals, aufgenommen. Hier ist es. Ja, können wir es hier hören? Es ist von FBI freigegeben. Ist das Tonband vollständig? Ja. Es ist mir ein großes Vergnügen, Dr. Oppenheimer, Sie endlich einmal kennenzulernen. Oh, ganz meinerseits. Ganz meinerseits. Nein, Sie sind einer der wichtigsten Männer, die es heute auf der Welt gibt. Einer der faszinierendsten, ohne jeden Zweifel. Und wir sind nur so etwas wie die Leute von der Wach- und Schließgesellschaft. Ich möchte nicht viel von Ihrer kostbaren Zeit in Anspruch. Aber ich bitte Sie, wie viel Zeit Sie haben wollen. Aber Leutnant Johnson informiert. Ich habe Colonel Pesch erzählt, dass Sie es für möglich halten, dass sich eine bestimmte Gruppe für das Projekt interessiert. Ja. Dass Sie uns freundlicherweise diesen Tipp gegeben haben. Ja, es ist eine ziemliche Zeit her. Und ich weiß das nicht aus erster Hand, aber ich glaube, es ist wahr, dass ein Mann vom russischen Konsulat, dessen Name mir nie genannt wurde, über Mittelsmänner an Leute im Projekt heranzukommen suchte, um anzudeuten, dass er gefahrlos Informationen übermitteln könne. Informationen für die Russen? Ja. Wir alle wissen, wie schwierig die Beziehungen zwischen den beiden Alliierten sind. Und es gibt viele Leute, die nicht russlandfreundlich sind, die es nicht in Ordnung finden, dass wir ihnen bestimmte technische Informationen verweigern, Radar und solche Sachen, während sie mit den Nazis um ihr Leben kämpfen. Ja. Also das ist der Hintergrund. Das ist ein echtes Problem. Sie wissen vielleicht, dass ich von Hause aus Russe bin, wenn ich auf das sowjetische System nicht schätze. Mein Vater war der Bischof der griechisch-orthodoxen Kirche in Amerika. Es gibt einige Argumente, die für eine offizielle Information von Regierung zu Regierung sprechen, aber es ist natürlich indiskutabel, solche Informationen durch die Hintertür herausgehen zu lassen. Könnten Sie uns etwas genauer beschreiben, wie diese Kontaktversuche vor sich gegangen sind? Ja, sie wurden auf eine sehr indirekte Weise gesucht. Bei verschiedenen Leuten, die sich aber alle hundertprozentig loyal verhalten haben. Ich möchte Ihnen deshalb nur einen Namen nennen, der einige Male auftaucht und der möglicherweise ein Mittelsmann ist. Er heißt Eltonton. Eltonton? Ja. Arbeitet er im Projekt? Nein. In der Forschungsabteilung von Shell oder er hat dort gearbeitet. Ich fürchte, ich bin nicht berechtigt, den anderen Leuten Ungelegenheiten zu machen, die sich an mich gewandt haben und für die ich meine Hand ins Feuer lege. Das ist eine Vertrauensfrage. Es ist ganz klar, dass wir diesen Leuten nicht misstrauen, Doktor. So wenig etwa, wie wir Ihnen misstrauen. Das wäre absurd. Aber es würde unsere Nachforschung sehr erleichtern, wenn wir ein paar Spuren haben. Gut. Ja, ich weiß von 2 oder 3 Fällen. 2 Leute sind mit mir in Los Alamos und sie stehen mir sehr nahe. Ja, das ist alles 5 oder 6 oder 7 Monate her. Wurde der Kontakt mit diesen Leuten von Eltonton selber gemacht? Nein. Durch Dritte? Ja. Dann würden Sie uns bitte sagen, wer diesen Kontakt gemacht hat. Ich denke, das wäre nicht richtig. Ich habe Ihnen den Mann gesagt, von dem die Initiative ausging und ich möchte die Leute nicht hineinverwickeln, die nicht verwickelt sind. Das wäre nicht fair. Sie sind unschuldig. Wenn Eltonton kommt und sagt, dass er gute Verbindungen zu einem Mann in der russischen Botschaft hat, der einen Haufen Erfahrung mit Mikrofilmen oder weiß der Teufel was hat, dann ist das ein anderer Schuh. Arbeitet die Person, die Kontakte gemacht hat, im Projekt? Nein. In Berkeley? Sie gehört zur Fakultät. Wir wollten den Mittelsmann nicht etwa wissen, um ihm zu schaden, sondern nur, um die Methode von Eltonton kennenzulernen. Ja. Wir würden dann definitiv wissen, dass der Kanal über ihn... Ich möchte Ihnen den Namen nicht geben. Eltonton versuchte, 3 Kontakte herzustellen, die Ihnen bekannt geworden sind. Ja, und die Versuche verliefen hundertprozentig negativ. Und die anderen, die wir vielleicht nicht kennen? Es macht uns sehr viel Arbeit ohne Ihre Hilfe. Nein, da er nach meiner Überzeugung ganz unschuldig ist, Mr. Pasch, und er sich mir anvertraut hat, will ich ihn nicht irgendeinem Misstrauen aussetzen. Ich möchte natürlich möglichst viel aus Ihnen herausquetschen. Wenn wir erst mal Blut geleckt haben, wir Bluthunde, dann sind wir hartnäckig. Ja, Sie müssen hartnäckig sein. Ja, es freut mich jedenfalls, dass Sie zu unserer Arbeit eine so positive Einstellung haben.

Weitere Fragen an den Zeugen? Ja, bis morgen. Ich möchte gerne. Mr. Lansdale, als Sie zur Ansicht kamen, dass Dr. Oppenheimer kein Kommunist sei, was verstanden Sie da unter einem Kommunisten? Einen Menschen, der sich Sowjetrussland tiefer verpflichtet fühlt als seinem eigenen Land. Sie werden bemerken, dass diese Definition nichts mit philosophischen und politischen Ideen zu tun hat. Mhm. Welche Richtung hatten Dr. Oppenheimers politische Ideen? Sie waren extrem liberal. Sehen Sie, ich bin ein alter Geschäftsmann, ein Praktiker. Wenn Sie gestatten, möchte ich Ihnen eine hypothetische Frage stellen. Bitte? Nehmen wir an, Sie wären der Präsident der Bank von Amerika. Würden Sie einen Mann anstellen, der mit Geldschrankknackern und Bankräubern intim befreundet war? Ich würde ihn vielleicht anstellen, ein gutes Warnsystem zu machen. Würden Sie ihn als Bankdirektor einstellen? Wenn er erstklassig ist. Also, zu diesem Bankdirektor kommt eines Tages ein Freund und sagt, ich habe ein paar gute Bekannte, tüchtige Leute, die wären sehr daran interessiert, diese Bank hier auszurauben. Es kann gar nichts passieren, du brauchst nur die Warenanlage mal ein bisschen außer Betrieb zu halten. Ihr Bankdirektor weist die Zumutung des Freundes zurück, sagen wir mit starken Worten. Angenommen. Er berichtet den Vorfall erst nach 6 Monaten im Zusammenhang mit einem unaufgeklärten Bankraub in Chicago, meinetwegen. Würden Sie sich da nicht wundern? Ich würde ihn fragen, warum er erst jetzt damit rausrückt. Angenommen, er sagt zu Ihnen, der Mann, der mich damals gefragt hat, es ist ein guter Freund von mir, ich habe das nicht ernst genommen, ich bin ganz sicher, dass er nichts damit zu tun hat, deshalb möchte ich ihm keine Ungelegenheiten machen. Wegen Chicago mache ich Sie aber auf den Burschen aufmerksam, von dem damals die Initiative ausgegangen ist. Würden Sie dann nicht auch den Namen des Freundes verlangen? Wahrscheinlich. Angenommen jetzt. Er erzählt Ihnen die Geschichte so. Mein Freund hat mir damals gesagt, dass die Burschen, die er kennt, eine Reihe von Banken knacken wollten. Mit Tränengas, Maschinenpistolen, gepanzerten Autos, mit allen Schikanen. Alles wäre auf die Minute genau ausgerechnet gewesen. Hätten Sie daraus nicht geschlossen, dass man die Sache der Polizei übergeben muss? Ja. Angenommen schließlich, Ihr Bankdirektor ist jetzt unter Druck gesetzt, den Namen seines Freundes zu nennen. Da kommt er zu Ihnen und sagt, Mr. Lansdale, ich habe Ihnen doch kürzlich eine Geschichte von meinem Freund erzählt mit diesen Burschen, Tränengas, Maschinenpistolen und so weiter. Das Ganze war eine Räuberpistole, es ist nichts davon wahr. Ich wollte meinen Freund nur vor Unannehmlichkeiten schützen. Würden Sie sich da nicht fragen, wieso? Was steckt dahinter? Wieso schützt man einen Freund, indem man eine fürchterliche Räuberpistole über ihn erzählt? Ich würde mich das sicher gefragt haben. Aber ich würde mich nicht 12 Jahre später danach fragen, wenn sich evident herausgestellt hat, dass niemand von den Leuten eine Bank ausgeraubt hat. Ihre Bankraubstory ist hübsch, aber unzutreffend. Noch Fragen? Bitte, Mr. Evans. Ich habe das schon Mr. Pesch gefragt. Ich war von seiner Antwort nicht befriedigt. Es liegt möglicherweise an meiner Frage. Gibt es für ein Kriegsprojekt eine 100%ige Sicherheit? Nein. Woran liegt das? Um eine 100%ige Sicherheit zu haben, müssten wir alle die Freiheiten aufheben, die wir zu verteidigen wünschen. Das ist kein gangbarer Weg. Welchen gangbaren Weg sehen Sie, einem Land ein Höchstmaß an Sicherheit zu geben? Wir müssen dafür sorgen, dass wir die besten Ideen und die beste Art zu leben haben. Ich bin kein Fachmann, aber meinem Gefühl nach hätte ich das so ähnlich formuliert. Es ist nicht leicht. Nein. Das ist alles. Schönen Dank, Mr. Lansdale. Wir schließen die heutige Sitzung und vertagen uns. Wir kommen dann zu Dr. Oppenheimers Verhalten in der Frage der Wasserstoffbombe. Ich danke Ihnen. Am nächsten Tag veröffentlichte New York Times den Brief der Atomenergiekommission und Oppenheimers Antwort auf die Punkte der Anklage.